bestraft ist mein Vertrauen auf deinen Beistand. Vormundschaft übst du aus. In Plänen Lotes will ich mich nicht fügen, das sagte ich dir oft. Und trotzdem unternimmst du es, mich zu verkoppeln, und bestellst unverhofft die Antwerpen hier zum letzten Mal. Kann der Erzbischof von Mainz bankrott machen. Dass meine Mittel sparsinn nützt er aus, begehrt er auf und den der Kirche, dem Staat, dem Volk hat man ohne Geld. Gib mir einmal umsonst ein Geld, wenn ein Dichter den Mund aufhört, will er bezahlt sein. Verschwenden wir's nicht, kann ich getrost, wenn mich mein Hof dafür den Lotertum verkaufen darf als Vorspann. Wenn ich will, wird Luther springen nach meiner Musik. Ich umgekehrt. Nicht Überzeugung bestellt mich zum Fürsprech. Ich glaube dieser Lehre nicht wie keiner anderen. Ich sehe nur, dass sie nicht tanzen, wie ein noch so starker Kirchenfürst es wünscht. Niemand kann heute Entschlüsse fassen, ohne mit dieser Macht zu rechnen. Eine Macht von weggelaufenen Menschen, von aufgepeitschten Bauern, unzufriedenen Bürgern. Die Kittel sind verschieden, die Meinung ist die gleiche. Das macht sie stark. Hast du denn die Folgen bedacht einer Heirat? Zur Unordnung, die schon vorhanden wird, zerstören sich Gesellen. Vielleicht des Papstes und des Kaisers werden die Erschütterung nicht tragen. Zwingt der Geschichte euren Willen auf, wie frei entfaltet sich an eurem Hof, was in Dumpfheit anderswo erstickt. Ihr seid nicht gar so weit entfernt vom Wunsch, Bild eines lutherischen Fürsten, was euer überlegenes Handeln bestimmt. Die Ahnung großer Zusammenhänge muss euch zum wenigsten das hören lassen, was die Leute vorzubringen haben. Vielleicht hast du recht, aber lass sein. Heut ist mir zuwider, mich im Brautstand mit Parteiwirtschaft abzugeben. Es könnte sein, dass auf dem geringen Boden der Verhandlung manches erblüht, das euch erfreut. Du magst wie immer selbst das Bittere schmackhaft, wenn auch dein Rat mir stets den eigenen Willen raubt. Ein guter Rat ist es nicht wert. Lass deine Dame nur herein. Auf einen Angriff bin ich nicht gefasst, bei dem so starke Streiter kämpfen. Ich könnte schwere Schlagen mit euch zu streiten. Du hast Kenntnis von dem Plan, der dich und mich betrifft. ist es dir willkommen. Erreichen, wird dir mit großer Kunst gelingen. Ein gutes Spiel, so gut die Rolle, die du übernahmst. Thank you. Hattet einen Anwalt, der mit der Kraft der Überzeugung war. Ich bin bekehrt. Ich bin der treueste eurer Gefolgschaft, der glücklichste Lutheraner. Der Ordnung muss der Fürst sich unterwerfen. Ermieten als eines Bischofs sein. Die Pracht, die mich umgibt, weicht karger Einfachheit. Dem Überflusset sage ich zur Tilgung meiner Schulden diene dir gewinnst. Mein Freund, schmied eure Tochter nicht, was sie vollbrachte, geht mit eurem Plane schlecht zusammen. Und doch erreichte sie so viel, wie kann ich dich dafür belohnen? Meine Tochter der römischen Kirche hat leichte sei dir.